1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt und wir melden uns zur Stelle. Ihr seid auch da, das ist toll. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und das bedeutet, wer gerne mit mir sprechen möchte, hier live bei 1 Live und im WDR Fernsehen, ihr könnt anrufen. 0800 220 50 50. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist 72 Jahre alt und heißt Erika. Hallo Erika. Hallo. Erika, schön, dass du da bist. Tja, um was geht's denn? Kein schönes Thema. Erzähl mal, was ist los? Mein Sohn ist gestorben am 8. März. In diesem Jahr? Ja. Wie alt ist dein Sohn geworden, Erika? 50. Und an was ist er gestorben? Ein Arterienbruch im Oberarm. Was ist das genau? Ja, der ist dann noch mal 7 Stunden operiert und nicht mehr wach geworden. Ist das so etwas, kann man das mal so ganz einfach übersetzen, eine geplatzte Ader im Oberarm? Eine Arterie. Eine Arterie, also ein wichtiger Versorgungskanal. Ja. War er denn ansonsten auch krank? Ja, der hatte eine Krankheit, die gibt's nur 50 Mal in Deutschland. Die heißt Panaritis nodosa. Was ist das für eine Erkrankung? Und da war er immer in der medizinischen Hochschule. Und da hat er auch ein Medikament bekommen, das hat die Professorin aus Amerika mitgebracht. Und das hatte er jetzt gut im Griff. Erzähl doch mal was von der Erkrankung. Was ist das für eine Krankheit? Ja, das waren Einblutungen in den Beinen und in den Händen. So ist das diagnostiziert in Hannover in der medizinischen Hochschule. Ja, und wie lange hat er schon gelitten unter dieser Erkrankung? Ja, 2-3 Jahre. Gibt es da einen Zusammenhang? Nö, eigentlich nicht. Also ich meine zwischen der Erkrankung und seiner Todesursache? Nein. Also das war vollkommen unabhängig voneinander? Ja. Obwohl es mit Einblutungen auch zu tun hat? Nein, das war ein Arterienbruch. Nein, ich meine die Erkrankung, die er hat. Du hast ja gerade gesagt, er hat eine seltene Erkrankung gehabt. Ja. Erzähl mir doch mal was über diese Erkrankung. Ja, das waren dann Einblutungen in den Beinen und in den Händen. Deshalb meinte ich, also es gab ja dann etwas, eine Ähnlichkeit bestand ja dann zu seiner Todesursache. Ja, das kann möglich sein, aber das weiß ich nicht. Wie so ein Arterienbruch kommt, das ist ja auch manchmal im Gehirn oder auch, dies war nun im Oberarm. Das konnte dir keiner richtig erklären, wie das kommt? Nee. Wie verlief das an dem 8. März? Na, der ist erst in Celle ins Krankenhaus gekommen und dann haben sie ihn nach Bad Bevensen geflogen. Da ist eine Klinik für solche Sachen und für Herz. Hatte er starke Schmerzen im Arm? Ja, der konnte den Arm nicht mehr bewegen. Wohnt ihr zusammen? Ja. Und wir waren noch nie getrennt. Ja. War er auch verheiratet? Nein. Nein. Also ihr wohntet in einer Wohnung? Ja. Ich werde da auch schlecht mit fertig. Lebt dein Mann noch? Nein. Gibt es noch andere Kinder? Ja, eine Tochter wohnt weit weg und die andere wohnt im Nachbarort. Die meldet sich immer jeden Tag mal. Da war der wichtigste Mensch, also der nächste Mensch war der Sohn? Ja. Wir waren noch nie getrennt. Dann ist er in diese Klinik gebracht worden. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis er verstorben ist? Gegen gerade denselben Tag. Der ist um 2 Uhr in Bad Bevensen gewesen und abends um 9:30 habe ich schon die Nachricht bekommen, dass er eingeschlafen war. Du warst nicht dabei. Nein. Weil das zu weit weg ist von dir. Ja, 130 Kilometer. Was? Das hat ja auch keinen Zweck. Die haben ja unten gekämpft am OP bis abends um 9. Mhm. Von mittags her. Als du diese traurige Nachricht erfahren hast, was hast du dann getan? Ach, meine Tochter, die kam abends um 9:30 an und sagte, ach, ich mache mir so Gedanken um den Christian. Und dann musste ich ihr sagen, die haben gerade vor 5 Minuten angerufen, er ist eingeschlafen. Und dann? Was habt ihr gemacht? Dann hat sie mich mitgenommen, erstmal zu sich, eine Nacht. Aber dann wollte ich auch wieder nach Hause. Hm. Hast du denn hinterher von ihm noch Abschied nehmen können? Ja. Wie war das? Ach, der sah ganz friedlich aus. Das Beerdigungsinstitut, die hat ihn aufgebahrt. Hm. Da konnte ich mir den angucken. Und das wollte ich auch. Ich wollte auch Abschied nehmen. Warst du alleine bei ihm? Ja, mit der Frau vom Beerdigungsinstitut. Hm. Hm. Erzähl mal ein bisschen über deinen Sohn. Was hat er so gemacht? Was war es für ein Typ? Ach, er war eigentlich ziemlich lieb. Hat mir dann mal öfter eine Rose mitgebracht oder eine schöne Tafel Schokolade. Hm. Aber ich werde da schlecht mit fertig. Hm. War er denn niemals länger in einer Beziehung früher? Nein. Der hatte mit 24 Jahren einen schweren Unfall und dadurch ist er ziemlich schwer behindert gewesen. Ach so. Was war das für eine Behinderung, die er hatte? Ja, die ganzen Beine waren offen gebrochen und die sind verplattet und die Hüfte, das Bein war durch die Hüftpfanne durchgebrochen, ins Becken verschoben. Mhm. Und Kieferbruch und Lungenquetschung und er lag 14 Tage intensiv. Ja. Und was hat er beruflich gemacht? Zuletzt hat er, also 20 Jahre hat er Taxi gefahren. Hm. Letztes Jahr war er 8 Monate krank und dann hat er gesagt, er fängt wieder an. Ihm fällt die Decke auf den Kopf. Hm. Naja, und jetzt ist er von der Spätschicht gekommen, hat an der Tankstelle angehalten, konnte den Arm nicht mehr bewegen, den rechten, und hat das Auto da stehen lassen und ist dann ins Krankenhaus gekommen. Wenn du so ein nahes Verhältnis zu deinem Sohn hattest und ihr euer ganzes Leben zusammen gewohnt habt sogar. Ja. Wie erlebst du denn jetzt diese Zeit, seitdem er nicht mehr da ist? Er fehlt mir überall. Wie vergehen denn so die Tage? Ja, ich gehe 2-3 Mal die Woche hier nebenan arbeiten in der Gastronomie. Ich war ja lange selbstständige Gastwirtin. Hm. Das lenkt dann so ein bisschen ab. Ja, dann grübelt man nicht immer. Weinst du viel? Ja. Gehst du auch oft zum Friedhof? Ja, der ist ja verbrannt. Urne ist anonym bestattet. Das wollte er so. Das wollte er so? Mhm. Wolltest du das auch? Ja, ich will das selber auch mal. Mhm. Aber für dich wäre es ja vielleicht auch besser gewesen, wenn du einen Ort gehabt hättest, wo du hingehen kannst. Und vielleicht ja, ach, mein Mann, der ist auch so beerdigt und da kann ich auch nicht hingehen jetzt mehr. Im Moment jedenfalls nicht. Wenn man so traurig ist, jetzt ist ja, du hast wie lange ist dein Mann tot? 25 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Der ist mit 49 gestorben und mein Sohn jetzt mit 50. Also ist jetzt wieder mal eine ganz wichtige Säule in deinem Leben weggebrochen. Ja. Da muss man ja, um es irgendwie auszuhalten, ab und zu mal sein Herz ausschütten. Wo kannst du das? Ach, meine Tochter, die kommt öfter mal her, aber die haben ja alle ihr eigenes Leben und ihre Familie. Mhm. Hast du denn eine gute Freundin und eine Verwandte noch, so vielleicht in deinem Alter? Nee. Gar nichts. Nö. Nee. Ich bin meist alleine. Hm. Und die Nächte? Ja. wenn ich Glück habe, schlafe ich um 5 ein. Das heißt, wenn ich zu Bett gehe, dann fange ich an zu grübeln. Das Grübeln, geht das auch irgendwie in eine Richtung, dass du dir Vorwürfe in irgendeiner Form machst? Nein. Nein, das nicht. Das kann ich ja nicht. Nein, aber manchmal machen Leute das ja. Ich habe das ja nicht zu verantworten gehabt. Natürlich nicht. Du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Sohn gehabt. Du hast, ja, ihr habt euch, sehr gut. Ihr habt euch gut behandelt in all den Jahrzehnten. Ja. Das ist wichtig. Mhm. Du hast ihn gut behandelt und er hat dich gut behandelt. Ja. Das zählt. Ich habe nicht oft im Krankenhaus besuchen müssen. Mhm. Das war schon schlimm, aber dies hier toppt alles. Hast du denn Lebensmut? Kannst du nach vorne schauen? Ach ja, im Moment noch nicht. Das sind ja nun mal noch nicht mal 4 Wochen. Mhm. Da ist man noch wie geschockt, ne? Ja. Da ist man noch gar nicht so richtig. Man versteht das noch nicht richtig. Letzten Sonntag Formel 1 Rennen, dann sage ich, Christian, du kannst kein Formel 1 mehr gucken, will ich jetzt auch nicht gucken. Mhm. Sprichst du manchmal so ein bisschen mit ihm? Ja. Ja, ist auch in Ordnung. Das ist auch gut. Mhm. Ich glaube, das dauert auch immer eine ganze Weile, ehe man das überhaupt versteht. Ja, ein Kind sollte nicht vor den Eltern sterben. Mhm. Bist du denn noch so ganz fit und gesund? Ja. Das ist ja auch schon eine Gnade. Ja, wie gesagt, ich gehe ja noch in der Gastronomie arbeiten. Hat mich gerade gewundert, dass du in deinem Alter noch arbeiten gehst mit 72. Ich habe auch nicht so viel Rente. Ach so, also musst du sogar. Also es tut ja, ich muss es nicht, aber alleine braucht man ja nicht mehr so viel. Mhm. Aber mein Sohn, der hatte mal Telefon und Strom bezahlt, das muss ich jetzt auch alleine. Musst du alles alleine übernehmen, genau. Ja. Mensch, Erika, das tut mir sehr leid und mein tiefes Mitgefühl möchte ich dir ausdrücken. Das ist ein schwerer, schwerer Schlag, den man langsam nur verwinden wird können. Ein Kind ist schlimmer noch wie ein Mann. Das empfindest du jetzt so? Ja. Hm. Ja, das ist das Leben, was du auf die Welt gebracht hast. Kinder sollten nicht vor der Mutter sterben. Hm. Erika, wir überlegen mal jetzt im Hintergrund ein bisschen gemeinsam, wie wir dir vielleicht noch ein bisschen helfen könnten. Ach, das brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir dir noch die eine oder andere Adresse an die Hand geben könnten. Ach, ich wohne auf einem kleinen Dorf. Hast du ein Auto? Ja. Lass es uns doch mal versuchen. Falsch machen. Ja, ich weiß, dass hier im Nachbardorf von der Kirche so eine Trauergemeinde ist. Muss ja nicht die Kirche sein. Ich will es dir nicht aufreden, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man mal zumindest mal eine Telefonnummer hat, wenn man nicht mehr richtig so weiter weiß. Mhm. Und du hast gerade ja richtigerweise gesagt, deine Töchter, die haben ihr eigenes Leben und da will man auch nicht stören. Und ja, ich kann da immer hinfahren, also so ist es nicht, aber pass wie auf. Gesagt. Mein Psychologe, der Inga, ruft dich jetzt nochmal an. Dann könnt ihr auch nochmal weiter reden und er wird dir noch das eine oder andere an die Hand geben, da kannst du ja selbst entscheiden. Ja. Mein tiefes Mitgefühl noch einmal. Ja, danke. Und viel Kraft für die nächste Zeit und alles Gute von Herzen, Erika. Das wird noch lange dauern. Das glaube ich auch, ja. Alles Liebe und alles Gute, Erika. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, wenn ihr mich gerne erreichen wollt. Und die nächste Anruferin ist die Brigitte und die ist 51. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine demente Mutter, die ich, mit der Demenz war ich, da bin ich sehr überfordert. Wie alt ist deine Mama? Sie ist 81. Und wie lange ist sie schon dement? Also festgestellt worden ist es 2008. Also schon einige Jahre. Ja, aber jetzt im letzten Dreivierteljahr hat das zugenommen. Wie lebt deine Mutter? Jetzt lebt sie seit 7 Wochen in einem Altenheim. Ja, seit 7 Wochen sagst du? Ja, und seit einer Woche ist sie im Krankenhaus mit einer schweren Lungenentzündung. Hatte vor 3 Wochen schon mal eine schwere, also schon eine Infektion und jetzt hat sie eine schwere Lungenentzündung. Hat sie, bevor sie ins Krankenhaus oder ins Heim gekommen ist, hat sie bei dir gewohnt? Ja. Das heißt, wir haben 5,5 Jahre zusammen gewohnt. sind jetzt im Dezember in eine größere Wohnung gezogen, weil die Spannungen zwischen uns in einer kleineren Wohnung zugenommen haben. Und wie kam es dann zu der Entscheidung, dass sie in ein Heim gegangen ist? Ja, das ist so gewesen, dass ich also, dass sehr viel passiert ist. Was ist denn passiert? Dass sie also mich hat nächtelang nicht schlafen lassen, über Monate. Ist sie immer ins Schlafzimmer gekommen? Auch, ja. Mhm. Oder auch, wie die Mente halt sind, sehr unruhig war, hin und her gegangen, genestet. Und auch der entscheidende Punkt war, dass sie hingefallen ist in der Toilette. Und zwar ist sie zwischen Wasserkasten und hat sich die Verbindung zwischen Wasserkasten und WC hat sie irgendwie gelöst, lag dann unter dem Wasserkasten verkeilt, hat mich dann gerufen und die Toilette, also das Bad stand 5 Zentimeter unter Wasser. Und da nächtens halt sehr oft laut war, kam dann auch die Polizei. Hast du denn mit deiner Mutter in dieser Wohnung alleine gewohnt? Ja. Oder? Ja. Ja. Das heißt, du musstest dann noch Angst haben, wenn du mal einkaufen gegangen bist, mal weggegangen bist? Ja, sie ist zur Tagespflege gewesen, Montag, Mittwoch, Freitag. Ach so. Ja, die Zeit, ich bin halt im medizinischen Bereich auch tätig, wenn ich dann nicht da war. Dann hatte ich also doch schon sehr viel Angst, dass hier was passiert. Nun ist das ja immer ein großer Schritt, der einem als Kind, als Tochter, als Sohn äußerst schwer fällt, wenn man dann die Mutter in ein Heim geben muss. Wie ist es dir ergangen? Ganz schlimm, ganz schlimm. Weil sie hat dann mir auch Vorwürfe gemacht und also nach dem Vorfall diesen Sonntag, da ist sie dann ins Altenheim gekommen und ich bin praktisch seelisch zusammengebrochen. Ne? Also, es war so, als ob der Wohnweg unter den Füßen weggezogen worden ist. Also sie ist noch so klar bei Sinnen, dass sie das verstanden hat, dass sie jetzt in einem Altenheim ist? Ja, das hat sie zu dem Zeitpunkt verstanden, ja. Und sie hat ja Vorwürfe gemacht? Ja, Vorwürfe und tolle. Wie hat sie sich denn dort eingelebt? Ja, also es geht. Also sie hat sehr gut da, muss ich sagen. Und wie gesagt, ist sie jetzt seit einer Woche im Krankenhaus. Jetzt kommt das auch noch hinzu, dass sie schwer an der Lunge erkrankt ist. Ja, sie ist also nicht nur demenzkrank, sondern sie hat also sich chronisch schmerzkrank. Und sie ist dann vor einer Woche halt den Sonntag nicht ansprechbar gewesen und ist dann ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat sich praktisch erst Dienstag diese schwere Lungenentzündung entwickelt. Nun ist das ja in dem Alter, wenn die Leute schwere Lungenentzündungen bekommen, ist das ja lebensbedrohlich. Richtig. Wie geht es dir denn ganz aktuell heute? Schlecht. Es ist so, dass sie also auch eine Herzinsuffizienz hat. Und dementsprechend, also es ist so, dass sie zunehmend eben schlecht gegessen hat. Und jetzt ist es so, dass sie auch schlecht getrunken hat. Aber wenn man ihr zu viel Flüssigkeit gibt, das hat man am Anfang gesagt, man hat ihr Flüssigkeit gegeben und dann hat sie Wasser in der Lunge gehabt. Und dadurch hat sie dann diese Lungenentzündung entwickelt. Heute ist es so, sie sollte eigentlich so wie morgen entlassen werden, aber sie kam mir jetzt auch sehr schläfrig wieder vor und Wortfindungsstörung und so. Und dann hatte man mich angerufen, nein, sie wird doch nicht entlassen, sie hat erhöhte Nierenwerte. Also muss sie wieder bewässert werden. Und wie gesagt, sie isst nicht, sie trinkt nicht. Und das sind jetzt auch meine Ängste. Sie hat, ich habe das Gefühl, sie will auch nicht mehr. Ne? Das kann ja sein. Sie will einfach nicht mehr. Und wie ist das für dich, wenn du dir vorstellst, dass sie nicht mehr will? Ja, ich würde es schon akzeptieren, aber es ist so, dass ich weiß nicht, wie das Altenheim es akzeptiert. Oft legt man ja solchen Leuten dann einen Schlauch in den Bauch, damit sie Flüssigkeit kriegen. Ne? Und das will sie eigentlich auch gar nicht. Sie hat Gott sei Dank auch eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht und sowas. Das ist so eine Sache. Gibt man ihr zu viel Flüssigkeit, also durch die Vene, dann geht sie ins Lungenfass, also kriegt sie Wasser in die Lunge. Andererseits gibt man ihr nichts, geht sie ins Nierenversagen. Ne? Und für mich wäre es im Grunde. Also du möchtest, dass man deine Mutter im Prinzip in Ruhe lässt? Ja. Und dass die Natur ihren Lauf nimmt? Richtig. Das habe ich jetzt so verstanden, ja. Und ich kann das auch verstehen. Ja. Auch inhaltlich verstehen, was du sagst. Ich weiß, finde es auch eine Quälerei. Halt Menschen wenn Essen heißt ja Leben. Und wenn die Leute halt nicht mehr essen möchten, alte Menschen, dann verabschieden sie sich halt. Ne? Also für dich ist es ganz klar, dass deine Mutter keine Magensonde bekommen soll. Richtig. Und das ist auch in der Patientenverfügung festgelegt? Ja, leider ist es nicht direkt festgelegt. Es steht leider drin, das habe ich vorhin nochmal nachgelesen, dass sie ausreichend Flüssigkeit kriegen soll. Das ist so der Punkt. Ne? Also nochmal an dieser Stelle ein Hinweis, wir alle, jung und alt, sollten ja Patientenverfügung haben und da sollte man schon konkret formulieren, richtig, dass man ja. in solche Schwierigkeiten dann kommt. Aber es geht ja primär, glaube ich, auch jetzt um die Magensonde und die Ernährung, nicht wahr, oder? Ja, ich meine, ich denke vielleicht ein bisschen weit voraus. Im Moment behalten sie sie erst nochmal da und geben ihr Infusion und ich bin also doll am Überlegen, ob ich da halt mit den Ärzten spreche und auch mit dem Altenheim, wie wir das da machen. Ne? Finde ich auch. Du solltest das persönliche Gespräch mit den entscheidenden Ärzten suchen. Du hast ja schon eine Patientenverfügung in der Hand, wenn die auch nicht ganz konkret ist. Du kannst aber auch, du bist die Tochter, du kannst ja auch den Willen deiner Mutter kundtun und weitergeben. Ja, das hat ja auch Gewicht. Vielleicht gibt es ja noch jemanden aus dem Verwandtenkreis, der das auch noch bestätigen kann. Keine Verwandten. Es gibt sonst niemanden. Keine Verwandten. Also für dich, um es mal grundsätzlich zu fragen, Brigitte, du könntest deinen Frieden damit schließen, wenn deine Mutter jetzt sterben würde. Ja. Weil das für sie das der beste Weg wäre. Ja, aber das ist, ich komme dann mit dieser Demenz, die Persönlichkeit, ne? Sie war immer eine starke Frau, ne? Und ich jetzt meine, bin ich diejenige, die stark sein muss und auch stark ist durch dieses ganze Theater, was jetzt da war. Das ist schon verrückt. So oft im Leben, dann haben die Eltern sich früher um uns gekümmert und haben alles gemacht und dann muss man sich plötzlich um die Eltern kümmern und die Rollen haben sich vertauscht. Ja, das sowieso, aber ich habe immer gesagt, du kommst nicht ins Altenheim, nein, ne? Und jetzt ist es so passiert, ne? Und das ist so schlimm, ne? Also, ich meine, sie hat es wirklich gut da in dem Altenheim, ne? Und ist bis vor einer Woche noch gelaufen am Rollator, ne? Mir recht als schlecht, aber sie ist gelaufen. Und jetzt ist es total immobil, ne? Also du möchtest definitiv nicht, dass man sie am Sterben hindert. Ja. Das kann ich gut verstehen. Da musst du jetzt initiativ werden und Gespräche suchen. Ja, das ist zum Beispiel auch vorgefallen, dass man der Frau, weil sie halt nicht so ganz wach war, halt immer ins Schlafen gegangen ist, sie ist halt Schmerzpatientin und sie kriegt Opiate, dass man ihr die Opiate nicht gegeben hat, mit der Begründung Überdosierung. Was meinen Sie, wie ich da, was ich da angestellt habe, ne? Dass sie die Opiate kriegt. Ne? Ja, das ist schrecklich. Das ist eine Körperverletzung. Ja, ja, ja, furchtbar. Man muss als Angehöriger wirklich ständig ein Auge drauf haben, dass dann auch alles so läuft. Und die armen Menschen, die keine Angehörigen haben in der Situation. Eben. Du bist selbst aus dem medizinischen Bereich, sagst du? Ja. Krankenschwester oder Ärztin? Ja. Krankenschwester. Das ist ja gut, dann weißt du ja perfekt Bescheid über alles. Ja, bloß ich habe Probleme mit Demenz. Ich bin so überfordert gewesen, dass da auch Aggressionen waren. Ne? Das ist aber absolut normal. Ja, das sagen Sie. Ja, das sagen alle, die mit dementkranken Menschen zu tun haben, dass es ganz natürlich ist, dass man da auch mal aggressiv wird, weil die sind ja, das sind ja andere Menschen. Das ist ja nicht mehr deine Mutter, so wie du sie kanntest. Nee. Das ist ja ein anderer Mensch. Und sie macht es ja nicht aus bösem Willen, sondern weil sie nicht anders kann. Ja. Weil sie schwerst erkrankt ist. Und deswegen brauchst du dich für deine Aggressionen auch nicht schämen. Das wäre schon fast übermenschlich, wenn du keine hättest, weißt du? Das ging ja jetzt. Das war wirklich nicht mehr, bis eben die Polizei kam. Ja. Das war für mich so ein Schock. Ne? Na, du hast es ja so viele Jahre gemacht und hast dich um sie gekümmert. Ja. Und dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass der engste Vertraute es nicht mehr schafft, ist völlig okay. Und da brauchst du dir keine Schuldgefühle machen. Ja. Kümmere dich jetzt um die Sache, dass deine Mama, wenn es soweit ist, dass sie würdig stirbt. Ja. Das ist wichtig. Eben. Da würde ich erstmal eine ganze Energie reinstecken. Nicht mir Gedanken machen, war es jetzt richtig, sie ins Altenheim oder. Nein, darum musst du dich kümmern. Das musst du machen. Und du bist Krankenschwester, du weißt die ganzen fachlichen Dinge so besser als ich und wie man da spricht und was man tun muss. Ja. Also Brigitte. Vielen Dank. Viel Kraft und ich finde deine Einstellung richtig. Auch, dass du deiner Mutter, also die Einstellung, die du deiner Mutter gegenüber hast, auch ihrem Sterben gegenüber hast, finde ich richtig. Und ich finde verständlich, dass du sie in ein Altenheim gegeben hast, in ein Pflegeheim. Das hätte jeder von uns, ich hätte es auch gemacht, jeder von uns. Viele sagen halt, das ist viel zu spät, schon fast zu spät gewesen. Ja, siehst du. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe auch ganz viel Unterstützung von meinen Kollegen und von meiner Chefin. Und das ist also... Von Herzen alles Gute. Ja, und ich würde mich auch nochmal bedanken. Ich gucke Ihre Sendung so oft und ich finde sie ganz klasse. Aber du musst du zu mir sagen, weil ich ja auch immer du zu dir sage. Okay. Das ist ja so üblich. So. Liebe Brigitte, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, übermorgen ist Themennacht und unser Thema übermorgen heißt Schmarotzer. Ich möchte gerne mit Schmarotzern reden. Also zum Beispiel mit Leuten, die trotz fortgeschrittenen Alters sich immer noch von den Eltern durchfüttern lassen. Muttersöhnchen oder Muttertöchterchen. Dann auch gerne mit Leuten, deren Partner auf der faulen Haut liegt. Ihr müsst alles machen, euer Partner macht gar nichts. Gerne auch mit sogenannten Sozialschmarotzern und mit Leuten, die eigentlich auch arm sind oder die es schwer haben, die nicht viel Geld haben. Aber die auf keinen Fall Schmarotzer sein wollen und stolz sind und sich irgendwie so durchs Leben schlagen. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das über Mail domian@wdr.de, Stichwort Schmarotzer. Oder natürlich dann auch vor der Sendung Mittwoch und während der Sendung. So, heute weiter mit der freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Ingrid, 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ingrid. Weswegen rufst du an? Und zwar mache ich mir Sorgen um meinen Noch-Ehemann. Wir haben uns getrennt vor 5 Monaten. Wir haben 2 gemeinsame Kinder und leben auch getrennt seitdem. Wie alt sind die Kinder? 9 und 5. Das heißt, ihr wart lange zusammen? 12 Jahre. Ja. Ja. Du machst dir Sorgen. 5 Monaten getrennt. Also von ihm kommen so ab und zu so Andeutungen oder Sätze. Du müsstest mich einfach nur löschen und du brauchst mich nicht und ohne mich bist du sowieso besser dran und solche Sachen. Und er ist halt ziemlich sensibel und diese Trennung macht ihn viel mehr zu schaffen als mir. Warum habt ihr euch denn getrennt? Wir haben uns sehr viel gestritten und zum Schluss auch gar nicht mehr miteinander geredet. Mhm. Also wir hatten ziemlich viel Stress. Und Stress wegen was? In seinen Augen war das meine Arbeit. Also meine Arbeit war schuld, weil ich zu viel gearbeitet habe. Was arbeitest du denn? Ich war früher selbstständig. Und, als was? Im kaufmännischen Bereich. Mhm. Mhm. Und viel unterwegs und mit Kindern und das alles noch hingekriegt. Mhm. Ja, und halt immer Rücksicht genommen auf die Kinder und dann für ihn halt nicht so viel Zeit gehabt. Und was hat er beruflich gemacht? Der ist im Handwerk. Ja. Ja. Also viel Stress und zum Schluss gar nicht mehr miteinander geredet. Ja. Gab es auch vorher, bevor ihr nicht mehr miteinander geredet habt, sehr viel Streit oder Gewalt zwischen euch beiden? Nein. Das nicht? Nein, das auf keinen Fall. Aber nicht miteinander reden ist ja auch ganz schlimm. Ja. Vor allem auch für die Kinder. Also damit hat er mich gestraft. Das war so, für mich steht Kommunikation sehr, sehr, also es ist ziemlich wichtig in der Ehe und damit hat er mich bestraft. Ach so, das heißt, wenn er sauer oder sickig war, hat er nicht mehr gesprochen? Ja. Und auch wenn die Kinder dabei waren? Ja, und dann bin ich dann halt weg und dann habe ich mir eben meine Freundin gesucht und dann mit denen geredet. Hm. So, von wem ging dann letztendlich die Trennung vor 5 Monaten aus? Von mir. Mit der Begründung, wie hast du es ihm begründet? Ja, dass ich die Schnauze voll habe. Also die Kinder waren wieder dazwischen, dass sie den Streit mitgekriegt haben und immer wieder. Und ich wollte denen das einfach nicht mehr vorleben. Mhm. Das ging einfach nicht mehr. Dann habe ich die Sachen gepackt mit den Kindern und bin weg. Habe mir eine Wohnung gesucht und... Ach so. Ja. Ach so, er wohnt in der alten Wohnung noch? Nein. Er hat schon seine eigene. Ach so, und die alte Wohnung ist ganz aufgelöst mittlerweile? Wir hatten ein Haus. Das ist aufgelöst oder verkauft? Mhm. Gott sei Dank gemietet gewesen. Mhm. Du hast eine eigene Wohnung, er hat eine eigene Wohnung. Die Kinder sind bei dir? Ja. Die sind 5 und 9. Ja. Da kann man ja schon sehr gut mit den Kindern reden und alles erklären. Mhm. Wie sehen die das Ganze? Also meine Tochter eigentlich, also von ihr kommt jetzt nichts. Mein Sohn, der hat da ein bisschen mehr zu leiden, also dass er da schon gelegentlich mal geweint hat und gesagt hat, ich will, dass ihr wieder zusammen wohnt unter einem Dach. Und wer ist denn der Ältere? Die Älteste. Die Älteste, die Tochter ist 9. Ja. Mhm. Und der Junge, der ist halt 5 und der hängt so ziemlich an dem Papa. Aber der hat auch gesehen, dass wir trotz der Trennung immer noch am Streiten sind. Ja. Also wir haben immer noch so Themen, wo wir aneinander geraten und dass das nicht besser wird. Ich meine, ich habe für diesen Mann Gefühle. Ich war lang genug mit ihm zusammen und nur ich weiß, dass ich... du willst nicht mehr. Ja, dass ich kaputt gehe an dieser Beziehung. Ja. Für dich ist die Sache eigentlich klar, dass du nicht mehr zurück möchtest. Genau. Und du auch keine Chance siehst. Nein. Kümmert er sich denn eigentlich um die Kinder? Ja, sehr schön. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, also da gibt es Wochenenden, wo die Kinder dann bei ihm sind. Genau. Das ist alles geregelt. Ja, oder auch mal unter der Woche. Also ich bin da jetzt absolut nicht, ich verweigere keinen Kontakt. Aber du machst dir Sorgen in der Richtung, dass er sich was antut? Ja. Weil er mir am Anfang auch immer gesagt hat, ich habe ihm die Kinder weggenommen, ich habe ihm alles weggenommen. Ich habe ihn ausgenutzt, ich habe alle ganzen Jahre gemacht, was ich wollte und jetzt kommen halt die ganzen Schuldzuweisungen und ich finde, dazu hat er gar kein Recht. Aber du machst keine Schwierigkeiten, dass er die Kinder sehen kann? Nein. Das ist alles sehr gut und sauber geregelt? Ja. Ich frage es nur nochmal, um es klarzustellen. Ja. Ja. Ihr seht euch dann ja immer wieder bei der Übergabe der Kinder? Ja, manchmal sogar unter der Woche. Zum Beispiel, also jeder hat ja sein Auto. Er hat immer noch meinen Autoschlüssel. Mhm. Den gibt er einfach nicht raus. Und ich denke, da einfach nur in Verbindung zu sein. Und das ist, ich habe wie viel mal angefragt, gib mir bitte den und ich bräuchte den und alles. Und ja, wofür? Ich meine, ich habe ihm seinen Autoschlüssel auch abgegeben. Mhm. Aber und das sind so Sachen. Bettelt er denn darum, dass ihr wieder zusammen seid? Das würde ich nicht sagen. So, er macht sich. Es kam schon ein paar Mal vor, besonders er macht sich Sorgen, wenn die Kinder bei ihm sind und ich habe so kinderfreies Wochenende, dass ich da schon vielleicht jemand anderen hätte. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Also ich bin nicht bereit dazu. Ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen frisch. Ja. Aber rein theoretisch sollte es natürlich irgendwann möglich sein. Ja. Sag mir doch mal ein paar Formulierungen, die er so sagt, die dich so ängstlich werden lassen. Zum Beispiel, ja, dass du müsstest mich eigentlich nur aus dem Leben löschen. Oder früher hat er mal gesagt, dass ihm fehlt nur noch ein Stich ins Herz mit einem Messer. Und besonders, wenn ich jetzt jemand anderen hätte und solche Sachen. Und ja, er ist halt ziemlich sensibel. Klingt auch ein bisschen theatralisch. Kann sein. Also, dass ich mir da Sorgen mache und auf jeden Fall. Und er hat schon damals in der Beziehung mit niemand anderen geredet. Also, wenn wir Probleme hatten, das hat er mit niemandem besprochen. Und jetzt ist das auch nicht so. Der hat keinen guten Freund, mit dem er sich austauschen kann? Also, ich glaube es nicht. Ich hoffe es. Vielleicht ist da jetzt einer, aber ich weiß es nicht. Auch keine Schwester, kein Bruder? Doch, das hat er, aber das bespricht er nicht mit ihm. Du kennst ihn ja nur ganz gut. Wäre er ein Typ, der Selbstmord begehen könnte? Ich weiß es nicht. Also würde er das deinen Kindern, deinen, euren Kindern antun? Also, dass er denen was antut? Nein. Nein, nicht den Kindern. Nein. Würde er den Kindern es antun, dass er sich das Leben nimmt? So meine ich das. Ich hoffe es nicht. Hast du ihm das mal so klar gesagt? Ich habe ihm das gesagt. Ich habe ihm das schon mal gesagt. Hast du klar gesagt, wenn du dir was antun würdest, tust du unendliches Leid deinen Kindern an? Nein, so habe ich nicht gesagt. So musst du es ihm sagen, damit er das kapiert. Wenn der ganz allein in der Welt wäre, dann ist er für sich alleine verantwortlich. Aber er hat ja 2 Kinder, für die er verantwortlich ist. Ja, das habe ich ihm gesagt, dass er... Ja, ich würde es aber ganz plakativ ins Gesicht sagen. Nach dem Motto, okay, du bist traurig. du bist verletzt. Ich kann dir nicht helfen mehr, weil ich will nicht mehr in die Ehe zurück. Aber du, wenn du in dem Moment, wo du dir etwas antust, richtest du so großes Leid an deinen Kindern an. Du entziehst den Kindern den Vater. Mhm. So würde ich dem ins Gewissen reden erstmal, damit er von dem Trip runterkommt. Ja. Denn was kannst du anders tun? Du kannst, was du machen musst, du musst dich sachlich ordentlich verhalten, was die Organisation der Kinder anbelangt. Mhm. Ansonsten musst du dich da zurückziehen, wo immer möglich. Und aber auch nicht mehr aggressiv oder genervt sein. Mit dem Schlüssel, okay, gebe ich zu, würde mich auch nerven. Aber ansonsten Rücknahme. Schweigen. Mhm. Ja, das tue ich auch. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe mich so verändert und er sagt ja selbst, er kommt nicht klar damit, dass ich mich so verändert habe. Und ja, aber das ist sein Problem. Du bist nicht verantwortlich für diesen Menschen. Das ist ja bei einer Trennung immer so. Ja. Das ist alles schlimm und traurig und geht einem als Partner in deinem Fall natürlich auch irgendwo zu Herzen, aber irgendwo nervt es einen auch, so ein Verhalten. Ne? Ja. Ne? Ist ja so. Weil er übt ja damit auch Druck auf dich aus. Ja, klar. Er behindert ja dich in deiner neuen Lebensentwicklung. Indem er dir schlechtes Gewissen macht oder dir sogar diese Todesangst in den Nacken setzt, dass er sich was antun könnte. Ja. Gibt es wirklich so sonst niemanden, mit dem du vielleicht auch nochmal reden könntest, der doch Einfluss auf ihn hat, der ihm mal richtig ins Gewissen reden könnte? Also ich hab's ja so, bei der Trennung habe ich einige seiner Freunde oder die Frauen so angesprochen, ja, holt ihn mal so ein bisschen raus, unternimmt was mit ihm, dass er da nicht in seiner Bude sitzt und so. Und das haben die auch gemacht. Und jetzt, ja, das war jetzt auch so meine Frage. Soll ich da an irgendjemanden rantreten und also an einen Freund oder so und denen mal das sagen? Ja. Hallo, guckt mal. Ja, aber nur in der Richtung, also wenn da jemand ist, von dem du denkst, den nimmt er auch ernst und der ist auch ein guter Typ irgendwie. Ja. Dann soll dieser Mensch deinem Ex-Partner massiv ins Gewissen reden, dass er Verantwortung für seine Kinder trägt und dass alles eine Lösung ist, aber nicht Selbsttötung. Ja. Ich würde es nur auf diese Thematik beschränken. Alles andere muss er dann für sich sehen, dass er da rauskommt. Das würde ich machen. Mach das, was in deiner Macht steht. Das steht in deiner Macht. Du kannst es auch nochmal zu ihm so sagen, so ganz klar. Mhm. Und mehr kannst du nicht machen. Ja, okay. Würdest du, ich weiß ja nicht, wie der so drauf ist, würde der auch zu einer Beratungsstelle gehen? Das hat er vor mit mir. Also er wollte ja so eine Paartherapie machen und so, aber er wollte schon vieles und dann hat er das alles nicht so angegangen. Zwischen Wollen und Tun, das sind so zwei verschiedene Sachen. Ich meine, das wäre vielleicht nochmal eine Chance, dass ihr das wirklich noch einmal mal zusammen macht, aber nicht bei dir nicht mit dem Ziel, dass ihr wieder zueinander kommt, sondern mit dem Ziel, dass das wirklich geklärt wird, dass es zu Ende ist und mit dem Ziel, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das wär natürlich auch nur eine Option, das zu überlegen. Doch, das war so, das habe ich ihm auch gesagt, mache ich gerne mit, aber er hofft dir davon nichts, weil es kann einfach nur uns so einen Weg aufzeigen, dass wir damit klarkommen. Schlag's nochmal vor. Ja. Ich würde es machen. Mach alles, was so im Rahmen deiner Möglichkeiten möglich ist, damit du auch für dich sagen kannst, ich habe alles getan. Ja. Brauchst du noch Anlaufstellen, Adressen, Kontaktnummern? Können wir dir gerne geben. Wir sind ausgestattet hier mit allen Sachen in ganz Deutschland. Mhm. Gut, dann machen wir es so. Ingrid, du wirst von Inga, du heißt Ingrid und er heißt Inga, der Psychologe gleich angerufen und er versorgt dich dann mit den Informationen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, gut, danke schön. Gerne, mach tschüss. Also. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Und hier ist Carmen und Carmen ist 58. Hallo Carmen. Hallo. Hallo Carmen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem auch mit meinem Partner, mit meinem Ehemann. Mhm. Der ist 20 Jahre jünger als ich und ich habe irgendwie wohl, weiß ich nicht, weil aus Verliebtheit oder was, gar nicht mitbekommen, dass der gar keine richtige, also was heißt richtig, keine Ehe in dem Sinne mit mir führen will, sondern weiter in seinem Dorf bei seinen Eltern leben möchte. und nur ab und zu mal zu mir kommt und dann... Wie lange seid ihr denn schon zugange, ihr beiden? Naja, insgesamt 3 Jahre. Ach so, so lange schon. Mhm. Und wollte er denn eine Ehe mit dir bald? Ja, bald? Ja, also wollte er schon, ja. Und wie sieht das jetzt aus? Wie weit wohnt ihr auseinander? 40 Kilometer. Mhm. Und ja, wir telefonieren ab und zu, aber das nächste Problem ist halt, dass er auch nicht kommuniziert. Also wir haben Telefonate zum Beispiel, die dauern eine Stunde. Mhm. Und in der Stunde spricht er aber nur insgesamt 10 Minuten irgendwas. Den Rest also, sprichst du dann? Ja, ich sag manchmal, bist du noch dran oder so, weil das reicht ihm nicht, der da am Telefon zu haben. In den Keller gegangen währenddessen. Ja, ich weiß auch nicht. Und wie oft seht ihr euch? So, naja, auch selten. Wie selten? Also einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage, so je das nachdem. Das ist aber sehr wenig, wenn man nur 40 Kilometer auseinander wohnt. Ja, auch er hat dann auch oft, weil er ist ja dann auch eingespannter bei seinen Eltern mit Arbeit, sagt er immer. Das ist ein Bauernhof? Also, nee, das ist nur so eine Werkstatt und dann machen die Holz im Wald und für Nachbarn und für Verwandte und da wird er, deshalb wollen seine Eltern ihn auch wohl teilweise auch immer bei sich haben. Ich bin sogar auch auf der Hochzeitsfeier angesprochen worden, ob der Bernd denn, ob der denn dann weg ist oder ob der noch da ist, weil die irgendwer... Bist du denn auch schon ab und zu Besuch bei den Schwiegereltern? Ja. Ich musste sogar schon vorm Haus warten, weil ich ihn mal zu früh abholen wollte. Ach, du darfst da nicht reinkommen? Ja, doch. Wir sitzen dann immer in der Küche. Sind die Eltern damit einverstanden, dass er eine wesentlich ältere Freundin hat? Nein, das waren die nicht. Also die waren auch. Die sind ja nicht viel älter als du dann. Nee. Naja, doch schon. Naja, ein bisschen. Ja, doch, sind schon auch 20 Jahre und so älter, aber ja. Die haben mir natürlich gleich gesagt, dass das natürlich, die wollten halt Enkel haben, ne? Mhm. Mhm. Und da haben sie ja, sind ja gleich von ausgegangen, dass das ja wohl mit mir nicht geht, ne? Wenn ich bisschen schwer. Ja, das ist schon echt. Aber wenn ihr 3 Jahre schon zusammen seid, läuft das denn seit 3 Jahren so sperrig? Naja. Ich muss sagen, am Anfang waren wir öfter zusammen noch. Also bevor wir geheiratet haben, waren wir öfter zusammen. Ach, ihr und seid verheiratet? Wir sind verheiratet. Ach so. Anderthalb Jahre. Na, das habe ich gar nicht verstanden. Ach, ja, ihr seid sogar verheiratet. Ja, wir haben vor 1,5 Jahren geheiratet und da bin ich also von meiner Person immer davon ausgegangen, dass wir dann zusammenleben. Ja, und würde ich es auch so denken. Dann hatte ihr immer Ausflüchte und Ausreden und ich hatte dann gesucht, Wohnungen oder Häuschen zu mieten oder irgendwas. Er will nicht. Und er will nicht. Aber, er will aber bis ich das begriffen habe, dass aber er das gar lass mich nicht mal fragen, will, ihr habt geheiratet. War denn das eine große Hochzeit? Naja, wir waren 10 Personen. Waren die Eltern von ihm auch da? Ja, die waren auch da. Waren die freundlich zu dir? Naja, die sind eigentlich immer gleich so. Blieb so denen nicht still. Ja. Die sind ja da alle still. Die reden ja wohl zu Hause auch nicht. Deshalb redet er auch mit mir nicht. Aber warum habt ihr überhaupt geheiratet, wenn das so komisch ist? Ja, ich weiß auch nicht. Also hast du danach gedrungen oder hingedrungen? Nee, gedrungen, nein. Kann ich nicht sagen. Ich hatte gehofft, natürlich, als wir geheiratet haben, dass wir mehr zusammen sind, ne? Dass sich da eine Partnerschaft, eine intensivere Partnerschaft entwickelt auch, ja, gut, mit der aber, Ehe. Ja, das aber ist da ist nichts. Trugschluss. Ja. Und wenn das vorher nicht funktioniert hat, funktioniert das mit dem Trauschein natürlich auch nicht. Ein Zauberschein ist das auch nicht. Ja. Das wie ist das denn? Ich halt alles erst irgendwie viel später kapiert, dass der da nie dran denkt, die Situation zu ändern. Also wenn ihr euch seht, meistens dann bei dir, dann kommt er zu dir? Ja, dann kommt er her und dann setzt er sich hin und sagt nichts. Und dann, oder er fragt dann, was wollen wir machen? Er bleibt dann schon mal ein Wochenende. Nee, und der abends geht dann zum Beispiel... Wie, der geht abends wieder weg? Der geht dann wieder nach Hause. Der bleibt nicht über Nacht bei dir? Nee, also... Nee? Er ist auch schon über Nacht hier geblieben. Wie viel mal in den 3 Jahren ist er über Nacht geblieben? Sag's. Oh, frag mich was. Vielleicht 20 Mal. Da kam es dann auch vor, dass er dann auch bei mir geschlafen hat im Bett und neben mir. Naja, ich will dich gerade erzählen, also das sind dann auch so Situationen, wo er denn neben mir liegt und schläft und mich versucht nicht zu berühren. Nicht zu berühren. Nicht zu berühren und sagt auch nichts und macht auch nichts. Und am nächsten Morgen sagt er dann, eigentlich hätte ich gerne Sex gehabt, aber ich dachte, du wolltest nicht. Und ich meine, mit so einem Verhalten kann ich schwer umgehen, ne? Würde mir genauso gehen. Wann hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Also jetzt hatten wir kürzlich wieder Sex. Ach so, und aber es kommt nicht oft vor. Nee, es kommt nicht oft vor. Wie oft kommt es jetzt wieder ein paar Monate nicht. Jetzt hatten wir wieder mal und jetzt. Und wie ist es, wenn ihr es dann habt? Wie ist es dann? Naja. Ja, er ist halt jung und kräftig. Ja. Naja, aber er fühlt sich auch nicht in mich ein oder so. Also. Das tut er also nicht. Also er macht es denn halt, wie die Tiere oder so, weiß ich nicht. Also ist es für dich nicht so der schönste Sex? Nee, auch nicht. Also da sucht er so seine schnelle Befriedigung und das war's dann? Ja, ja. Und Zärtlichkeiten? Nee, das ist ja das, er kennt es auch sonst nicht, ne? Der, wenn man sich begrüßt oder dass man sich umarmt oder dass man sich mal einen Kuss gibt oder mal streichelt oder so. Das kennt er nicht, ne? Das machen die zu Hause nicht und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum du ihn geheiratet hast und warum du überhaupt mit diesem Mann zusammen bist. Naja, wie gesagt, am Anfang habe ich das alles gar nicht richtig geschnallt. Da habe ich mir wohl selber irgendwie was vorgemacht oder was eigentlich. Aber lass mich gleich zwischendurch fragen. Ich gehe mal davon aus, so wie du das jetzt schilderst, dass der Sex von Anfang an nicht besser war. Nee. Siehst du. Nee. Und dass es von Anfang an auch nicht besser war in Sachen Zärtlichkeit? Nee, gar nicht. So. Das war, also ich habe dann auch immer versucht, mit ihm zu reden und habe dann mit ihm gesprochen. Er hört dann auch zu und dann sagt er, ja, es tut mir leid und ich will was ändern, aber es passiert nicht. Aber, junge Frau, du bist eine, ja, sage ich jetzt mal, eine Frau von 58 Jahren, die Lebenserfahrung hat. Ja. Wie kann denn das sein, dass du 3 Jahre so ein Gedönse damit machst? Naja, er ist ja immer nicht hier, dadurch. Ja, das macht es doch noch schlimmer. Und dann ist man auch verheiratet. Es ist halt frustrierend. Ja, so völlig frustrierend. Die sind auch. Ja, und auch verletzend für dich. Ja, eben. Weil das ist mir nämlich heute, war er hier und da hatten wir wieder eine Auseinandersetzung, weil mir der Kragen geplatzt ist, weil er sich so merkwürdig verhält, dass, als wenn er bei fremden Leuten irgendwo sitzt und darf ich mich mal hinsetzen. Das sagt er. Ich dachte, ich spinne, ne? Ja. Entschuldigung, aber. Kann man mit dem sich auseinandersetzen oder schweigt er dann auch? Du schimpfst und er ist still. Ja, nee, er sagt dann auch mal was. Du bist es ja, bei ihm ist ja alles in Ordnung. Wenn, dann bin ich ja diejenige, die rummeckert. Na, und ich habe jetzt auch die Nase voll, ne? Sag mal, wir wollen mal das große Wort der Liebe benutzen. Ja. Liebst du diesen Mann? Ja, irgendwo schon. Ach komm. Ach komm. Naja, glaube ich nicht. Ich hab auch am Anfang hat er auch Änderungen gezeigt. Ach, ich habe gedacht, ich kann das ein bisschen ändern. Okay, reden wir nicht über Anfang. Ein bisschen Mitleid habe ich. Reden wir über jetzt. Der Mann redet nicht mit dir. Ja. Der hat kaum Sex mit dir und wenn, dann geht das rein raus. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Auch nicht rein raus? doch, rein raus, ja. Nee. Ja. Ja gut, okay. Müssen wir nicht. Also nichts Dolles. Kein doller Sex. Der ist nicht zärtlich. Wie bei Hasen, Wie bei Hasen. der ist nicht zärtlich zu dir. Ja, nee. Der kommt alle Jubeljahre mal. Was willst du denn von dem? Da kannst du mir doch nichts von Liebe erzählen. Das nervt doch. Das hat sich auch. Ja, im Moment nervt es auch nur noch. Mensch, Carmen. Ja. So einen tollen Namen. So einen rassigen Namen. Und lässt da so ein Schmökes mit dir machen von dem. Ja. Hast du doch gar nicht nötig. Ja, das ist halt blöd, ne? Aber wirklich. Blöd, ja. So, jetzt heißt es, da ihr dumm wie ihr wart geheiratet habt, kann man sich nicht so ganz einfach trennen. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht kann man das annullieren lassen, weil eine Ehe ist es ja nicht. Nee, ist es nicht. Da musst du nicht wir haben ja was würde ich dir sagen, wenn du sagst, pass mal auf, lieber so und so, ich würde vorschlagen, wir lassen es sein. Dann wird der, ja, was wird er sagen? Das nimmt er nicht für voll. Das nimmt er dann nicht für voll. Ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal bei mir rausgeworfen und. Weißt du, warum der es nicht für voll nimmt? Weil du immer wieder einen Rückzieher gemacht hast. Weil du nicht zu deinem Wort gestanden hast. Dann wird man nicht für voll genommen. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, Karin, dann musst du es auch durchziehen. Sonst machst du dich zum Hampelmann. Ja. Oder hat er eine andere? Nee, da ist er viel zu träge zu. Den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Aber der würde, mit dem könnte ich gar nicht telefonieren. Eindruck, ne? Aber mit dem könnte ich gar nicht telefonieren, weil er gar nicht spricht. Ja, nein. Einen netten Eindruck macht er. Das kann er, das hat er wohl auch über die Jahre gelernt. Kann man sich nichts verkaufen. Aber da kommt nichts, ne? Und das hast du nun wirklich gelernt. Ja, das habe ich jetzt gelernt. Ich wusste da nicht, dass es sowas gibt. Jetzt? Ja. Nee, ja. Kam, es gibt alles. Jetzt sei Frau deiner selbst. Hau auf den Tisch und mach klar Schiff. Ja. Das musst du machen. Denn nochmal, es klingt also ein bisschen witzig und komisch. Es ist nicht witzig. Es ist frustrierend und es ist auch beleidigend für dich, finde ich. Ja. Und da muss man weg aus der Situation. Denn lieber alleine sein, das ist besser als sowas Komisches. So ein Murks. Ja? Ja, stimmt. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, dass ich das endlich mal dazu Wege bringe. Das wünsche ich dir und wünsche alles Gute. Ja, danke schön. Carmen, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Simone. Simone ist 47. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen, Domian. So, Simone. Du hörst mich schon, ja? Sehr gut. Gut, okay. Hallo. Um was geht's? Bei mir geht's um was ganz anderes und zwar um eine Zahnarztphobie. Oh. Und mit entsprechenden Folgen natürlich. Ich gehe davon aus, dass du eine hast. Ich habe die Phobie und auch die Folgen daraus. Erzähl mal ein bisschen. Also sprich, ich war jetzt 8 Jahre nicht beim Zahnarzt. Ah, wenn ich das immer höre. Ja, ich weiß, es ist schlimm, aber es ging eben. Weißt du, es ging irgendwie. Mhm. Man hat sich immer gedacht, ach, geht ja, muss ja nicht. Und Hattest du denn während dieser 8 Jahre mal Zahnschmerzen? Ja, klar. Ja. Ja, sicher. Und was hast du dann gemacht? Na, ich habe das immer selbst wunderbarstens behandelt und anscheinend waren sie halt nicht so schlimm. Wie behandelt man das selbst? Dass es mich dahin getrieben hat. Ja. Ach, da gibt's so ein Mittel von der Apotheke, womit man sich dann einschmiert, immer viel die Zähne putzen und also es geht irgendwie. Also wenn es halt nicht zu schlimm ist. Schmerzmittel sind das letztendlich? Nee, das war nur so, das heißt Salbimotol oder sowas. Das ist wirklich nur so eine entzündungshemmende Tinktur. Und das hat immer ganz gut geholfen. Also Pillen habe ich weniger genommen. Die Zähne geputzt hast du dir schon die Zeit? Ja. Also Zahnpflege war da, aber du hattest Angst vorm Zahnarzt. Ich hatte total Angst. Warum? Vom Zahnarzt, weiß ich auch nicht. Kam von einem Tag auf den anderen, bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Ich kann es dir wirklich auch nicht. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich hatte eigentlich kein so ein schlimmes Erlebnis oder so. Die meisten haben irgendwann Horrorerlebnis, als Kinder mal gehabt oder so. Nee, eigentlich nicht. Also du bist früher ganz normal zum Zahnarzt gegangen? Ganz normal zum Zahnarzt und alles war auch immer okay. Gut, ich hatte nun auch mehrere Parodontose-Behandlungen und sowas, aber die habe ich eigentlich alle ganz gut so hingekriegt. Oder war es eher eine Trägheit? Nee. Angst? Nee, es war wirklich Angst. Also ich gehe zum Zahnarzt, wenn ich nicht in Begleitung bin ich auch wieder weg. So, aber das hat sich jetzt nach 8 Jahren geändert. Nee. Jetzt musste ich hin, weil sich bei mir derart ein Zahn entzündet hatte, dass ich wirklich so eine richtige, fast wie so eine Ballbacke bekommen habe und auch ganz dolle puckernde Schmerzen. Mhm. Und da blieb mir wirklich nichts anderes übrig. Und dann habe ich Antibiotika bekommen und dann ging das ja auch alles wieder zurück und dann halt nochmal zum Zahnarzt zum Röntgen. Ach so, die Antibiotika hat dir der Zahnarzt verschrieben? Genau. Und wie war das dann, nach 8 Jahren zum ersten Mal da wieder zu sitzen? Fürchterlich. Ich war aber Gott sei Dank in Begleitung, der mich ja festgehalten hat. Mhm. Weil ich fall da fast in Ohnmacht. Das ist also wirklich ganz dramatisch. Was macht der Zahn oder die Entzündung jetzt im Moment? Ist alles wunderbar nach den Antibiotika, aber das Resultat nach dem Röntgen ist das Schlimme. Das sagte ich schon deinen netten Kollegen. Jetzt ist es eben soweit, sie sind halt wirklich alle hin. Mhm. Oh je, alle? Ja, eigentlich alle. Fast alle. Das heißt im Klartext, alle müssen raus? Genau. Na dann viel Vergnügen. Ja, danke, genau. Da freue ich mich auch schon ganz besonders. und bin jetzt natürlich etwas ängstlich. Auf der einen Seite, weißt du, freue ich mich und denke, okay, dann hast du den Schisslaming hinter dir. Genau, genau. Machst es einmal und hast deine Ruhe. Ja, einmal eine richtig intensive Behandlung, die zieht sich wahrscheinlich ein bisschen hin. Ja, aber das wird dauern, klar, denke ich schon. Klar, ne? Das wird ja nicht so simpel sein. Also ich meine, eher, dass alles verheilt ist und so. Und dann mit so einem Gebiss in dem Alter ist ja auch nicht ganz so wirklich prickelnd, die Vorstellung. Wow. Da gibt's so tolle Sachen heute. Das sagst du, aber muss man ja auch bezahlen können. Ja, das stimmt, hast du recht. Ja. Also, wenn du jetzt an Krankenkasse gebunden bist, was ich bin natürlich. Da hast du recht, da hast du wirklich recht, ja. Also er redete da auch von Implantaten und so. Ich sage, sehr schön, da können wir drüber reden, wenn ich im Lotto gewonnen habe. Genau, Implantate sind irre teuer. Ja, und nun stell dir mal vor, bitte, das ganze Gebiss voller Implantate, da musst du wirklich im Lotto gewinnen. Das ist ja fast nicht zu bezahlen. Hast du denn zu diesem Zahnarzt ein gutes Gefühl? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich war da, das war ja so praktisch ein Notbehelf. Ja. Ich habe mir einfach einen rausgesucht. Das ist aber so eine chirurgische Praxis praktisch, die mich dann auch, wie gesagt, super geröntgt hat, ohne diese Blätter im Mund, weißt du, wo du nur so um den Kopf geröntgt wirst. Und der mir dann eben auch dazu riet, sagte er jedenfalls, es wäre eigentlich bei Ihnen ratsam, wenn man ruhig alle zieht. Und er macht das auch unter Vollnarkose, klar. Und aber trotzdem, wie gesagt, meine Angst ist und eigentlich auch damit die Frage verbunden, weil ja bei dir auch viele zuhören, vielleicht hat es einer auch schon mal machen müssen oder kennt sich damit aus. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich dem Erstbesten bei so einer Sache gleich so in die Hände geben soll. Ich würde an deiner Stelle, kann ich dir so sagen, du Berlinerst so ein bisschen, rufst du aus Berlin? Ja, genau. Wunderbar. Ja, also genau. Berlin ist ja nun übersät mit Ärzten. Ja. Hast du Internet? Ja. Ja, dann mach dich mal schlau. Welche Zahnärzte in Berlin Patienten behandeln mit Zahnarztphobien? Okay. Das finde ich immer schon einen guten Schritt. Ja. Da kommst du zu Leuten, die wissen, die kennen sich damit aus und haben da auch eine gewisse Sensibilität für. Ja, genau. So, und da würde ich mir mal vielleicht in einer Umgebung oder wo auch immer mal ein, zwei raussuchen und einfach mal hingehen. Und da, wo ich so das beste Gefühl hätte, vielleicht kannst du auch noch den einen oder anderen fragen. Na, in der Umgebung hast du vielleicht keinen, der Zahnarzt. Keiner geht wirklich gerne zum Zahnarzt, klar. Aber es geht. Also die sind jetzt nicht so krankhaft veranlagt wie ich, die jetzt Schweißausbrüche kriegen, wenn sie da schon im Wartezimmer sitzen. Aber so würde ich vorgehen und mal einen Besuch machen bei dem einen oder anderen und wenn ich ein gutes Gefühl hätte, dann lass es machen. Ja, bloß es muss ja jetzt auch ein bisschen zügig gehen. Ja, muss zügig gehen. Ja. Aber auch wenn wir noch Rückmeldungen hier von unseren Zuschauern und Zuhörern haben, schicken wir auch an dich. Das wäre nach Berlin. Nach Berlin. Wir rufen dich an und dann geht das alles flotter. Das sollen wir es so machen, Simone? Ja, das wäre sehr nett, Domi. Dann wünsche ich alles Gute und hoffe, dass du bald blendend lachen kannst. Ja, blendend wieder weiß, genau. Und damit sie kraftvoll zubeißen können. Genau. Alles Gute, wir melden uns. Super, tschüss. Danke dir. Ciao. Und hier ist Andreas. Ja. Hallo Andreas, wie alt bist du? Ich bin 42. 42? Ja, ich kann mit dem Zahnarzt nicht dienen, aber ich habe einen guten Gesellen. Einen guten Gesellen? Ja. Und das ist dein Thema? Ja. Und zwar habe ich einen Gesellen eingestellt. In welchem Fachbereich? Maler und Lackierer bin ich. Maler und Lackierer, okay. Mhm. Und der hat seine Gesellenprüfung als Innungsbester abgeschnitten. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, der hat Talent, der muss irgendwie gefördert werden. Ja. Und jetzt habe ich in der Fachpresse gelesen, dass die einen Wettbewerb haben, wo man 5.000 Euro gewinnen kann. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, den schlage ich da mal vor, beziehungsweise ich habe ihm das gesagt, pass auf, da musst du dich bewerben. Ja. Und da hat er gesagt, nee, ich bin ja gar nicht gut genug und andere sind ja viel besser als ich und so. Ja. Ja, und dann habe ich ihn dann doch irgendwie dazu gekriegt, dass er eine Bewerbung schreibt, hat er auch gemacht. Mhm. Und er wurde dann auch genommen. Mhm. Und hat an diesem Wettbewerb dran teilgenommen und hat dann nachher 5.000 Euro gewonnen. Na, das ist aber eine gute Nachricht. Eben. Und da hat er dann die Meisterprüfung jetzt angefangen und hat jetzt Freitag den ersten Teil, den praktischen Teil, bestanden. Und hat er von möglichen 100 Punkten 96 erreicht. Wow. Und die fachtheoretische, also wo es dann um das Fach halt eben geht, die hat er mit 2 bestanden. Jetzt muss er noch 2 andere Teile halt eben machen, aber... Und du hast ihn so ein bisschen zum Jagen getragen, ne? Kann man sagen. Ja. Also kann er sich bei seinem Chef sehr bedanken. Ja, und du hast er ist sehr dankbar. Und du hast einen guten Riecher gehabt für den Jungen? Wie alt ist er? Der ist jetzt 23. Naja, okay, für den jungen Mann. Ja. Super, gute Nachricht am Ende unserer Sendung. Schön. Schön, dass du es erzählt hast, alles Gute. Und grüße ihn herzlich von mir. Werde ich machen, danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik, Jonathan Hoffmann. Übrigens, sind wir seit gestern, sind wir 16 Jahre auf dem Sender, im Fernsehen und bei 1 Live. 16-jährigen Geburtstag hatten wir gestern. Freuen wir uns natürlich riesig drüber. So, ihr Lieben, morgen wieder freie Themen nachts. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.